Hier ist gebratenes Fleisch. Da gekochter Fisch. Salzkartoffeln. Bratkartoffeln. Hering in Essig. Sprotten in Öl. Pfeffer. Senf. Und Meerrettich. Da ist Obst und Gemüse. Es sieht lecker aus und schmeckt noch besser.